Wir dürfen es nicht wagen, so vermessen zu sein, seine Weisheit in Frage zu stellen. Haltet fest an dem, was wir wissen und zu schätzen gelernt haben, die natürliche Ordnung der Dinge. Vertraut und anerkannt seit Ewigkeit. Es ist nicht bloßer Zufall, dass es für alle Lebewesen Recht und Gesetz gibt. Schönen guten Abend bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Schon in der letzten Folge dieser Sendereihe, die es ja jetzt mittlerweile über 10 Jahre schon gibt, hatten wir erstmalig den Spiritus Rector Karl Marx im Originaltext. Und zwar aus seinem berüchtigten 24. Kapitel des ersten Bandes von seinem Hauptwerk Das Kapital. Erst veröffentlicht 1867. Und dieses berüchtigte Kapitel heißt Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation. Also der zweite und letzte Teil. Und um geschmeidig wieder in das bittere Thema hineinzukommen, in die verdrängte Vorgeschichte des totalisierten Kapitalismus, werden wir was von Robert Kurz hören aus seinem Schwarzbuch Kapitalismus. Das wird ungefähr die ersten 40 Minuten dauern. Und bringt uns, wie gesagt, geschmeidig ins Thema. Bei einem Pfund pro Kopf zahlt es sich aus, diesen Abschaum am Leben zu erhalten. Niemand wusste im 17. und 18. Jahrhundert, dass er im Frühkapitalismus lebte. Der Begriff des Kapitalismus, ebenso wie derjenige der dazugehörigen Marktwirtschaft, tauchte erst im 19. Jahrhundert auf. Die Menschen merkten nur, dass die Bedeutung des Geldes stieg und ihre eigene sank. Die große Mehrheit war nicht Subjekt, sondern Objekt der ständigen Ausdehnung von Markt- und Geldbeziehungen seit dem 16. Jahrhundert. Im heutigen Sinne privatkapitalistisch organisiert, wurde allerdings nur ein Teil dieser wachsenden Warenproduktion, vor allem in der Textilbranche. Denn im Unterschied zu den lokalen Märkten des zünftlerischen Handwerks fanden in erster Linie Textilien und ihre Vorprodukte ihren Weg in den großen nicht-agrarischen Handel. Sie gehörten zu den wenigen gewerblichen Massengütern der frühmodernen Warenwirtschaft. Aber auch in diesem Sektor vollzog sich nur allmählich der Übergang von der handwerklichen zur kapitalistischen Produktionsweise, wie Friedrich List 1842 analysierte. Zu allen Zeiten haben die Spinnereien und Webereien dem inneren und äußeren Handel kultivierter Länder die meisten Tauschmittel geboten. In Florenz zur Zeit seiner Blüte, später in Flandern und Brabant, zuletzt in England, waren die Tuchmanufakturen die Basis des großen Handels. Im übrigen Italien und in Frankreich war es die Seidenfabrikation, in Deutschland die Linnenmanufaktur. So behauptete vor der Erfindung der großen Maschinen jedes kultivierte Land die Suprematie in irgendeinem Hauptzweig der Webeindustrie, ohne darum von den anderen Zweigen ausgeschlossen zu sein. Denn die internationale Konkurrenz berührte damals nur die Bedürfnisse der Reichen. Die Kleidungsstoffe der niederen Klassen wurden fast überall durch das Lokalgewerk und die Hausfabrikation gefertigt, weil bei der überall vorherrschenden Handarbeit alle Länder und Provinzen diese Artikel fast zu gleichen Kosten produzierten. Der moderne unternehmerische Kapitalismus kam erst dort richtig auf Touren, wo Konkurrenz und großräumige Märkte nicht mehr bloß die Bedürfnisse der Reichen, sondern die Massenbedürfnisse zu erfassen begannen. Der Textilsektor bot dafür durch seine schon relativ entwickelte Handelsstruktur die besten Voraussetzungen. Und vom Handelskapital ging auch die Initiative aus, die zur Kapitalisierung der Textilproduktion führen sollte. Vor allem war es zunächst das sogenannte Verlagswesen, das die alte handwerkliche Produktion von Stoffen und Kleidern abzulösen begann. Bei Verlegern denken wir heute vor allem an Buchverlage. Im 18. und frühen 19. Jahrhundert aber verstand man darunter Geschäftsleute, die Handwerker in deren eigener Werkstatt für sich arbeiten ließen, um die Produkte dann nach kapitalistischen Prinzipien auf den überregionalen Märkten zu verkaufen. Die Produktion blieb zwar weitgehend traditionell und wurde zu Hause im Familienkreis verrichtet, aber nicht mehr auf eigene Rechnung, sondern für den Aufkäufer. Die privatkapitalistische Organisation ging also nicht von der Produktion, sondern vom Handel aus, der jedoch anfing, sich die Produktion unterzuordnen. Das paritätische Verhältnis und Kräftegleichgewicht zwischen handwerklichen Produzenten und Händlern wurde zugunsten letzterer umgestoßen. Von hier aus war es nur noch ein Schritt, bis die kaufmännischen Unternehmer auch die Produktionsmittel und Produktionsbedingungen in eigene Regie nahmen. Diese Keimform des unternehmerischen Privatkapitalismus im Textilsektor dehnte sich rasch aus. Um 1800 hatte in Deutschland fast schon die Hälfte der gewerblichen Produktion die Form des Verlagswesens angenommen. Immer stärker nutzten die Verleger die Abhängigkeit der Beschäftigten aus, um die Preise der aufgekauften Waren zu drücken. Auf diese Weise waren die Heimarbeiter gezwungen, immer schneller zu arbeiten, ihren Arbeitstag immer weiter auszudehnen und selbst die Kinder mitarbeiten zu lassen. Über die von Friedrich List geschilderte Armseligkeit hinaus waren besonders die Spinner und Weber Schlesiens und Böhmens buchstäblich einer gesellschaftlich erzeugten Hungersnot ausgesetzt, die an die heutigen Hungerkatastrophen in Teilen der afrikanischen Armutszone erinnert, wie aus einer historischen Analyse hervorgeht. Oft waren sie dem Hungertode nahe und erhielten sich nur, indem sie die gefallenen Tiere aus der Schindergrube holten und verzehrten oder statt des Brots ein Gebäck aus Moos aßen. Und das bei Vollzeitarbeit und Arbeitszeiten, die selbst im frühen Mittelalter bei weitaus besserer Lebensmittelversorgung Aufstände ausgelöst hätten. In ihrer Not mussten viele ihre Häuser und Hütten verpfänden oder sogar verkaufen, während es der Gesellschaft qua Pro-Kopf-Einkommen im Durchschnitt immer besser ging. Das Elend der Weber wurde sprichwörtlich in Liedern und Dialektgedichten um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert sind die anonymen Stoßseufzer der Menschen zu vernehmen, die an der glorreichen Vermarktwirtschaftlichung ihres Lebens zugrunde gingen. Die Zeit ist anders geworden itzt, wenn einer nur so rackert und schwitzt. Er mag sich schinden, wie er will, und keine Minute halten still. Es ist je zu wenig zum Laben, beim Waben, beim Waben. Die Verleger waren bald gefürchtete und gehasste Leute. Die Weber in den schlesischen Gebirgsdörfern sahen für sich und ihre Familien keinen Ausweg mehr. Schon 1785-86, 1793 und 1798 kam es zu Verzweiflungsaufständen in den zu Preußen gehörenden schlesischen Regionen, die blutig niedergeschlagen wurden. Und mit welcher Brutalität beispielsweise die 1793 in der ganzen schlesischen Textilindustrie aufgeflammte revolutionäre Bewegung niedergeworfen worden ist, lässt sich aus der schriftlichen Anweisung des hauptsächlich wegen seines Mystizismus und seiner vielen Mätressen berühmten Preußenkönigs Friedrich Wilhelm II. An seinen Minister, den jüngeren Dankelmann, ersehen. Der König befahl seinerzeit, den Weberaufstand rücksichtslos zu unterdrücken. Ganze Dorfschaften mussten damals Spießruten laufen, wobei viele der halb verhungerten Weber den schweren Verletzungen erlagen und Hunderte wurden auf die Festungen verschleppt und an die Karren geschmiedet. Das hört sich an wie ein Gräuelbericht aus den finsteren Mythen der grauen Vorzeit. Aber es handelt sich um dokumentierte marktwirtschaftliche Modernisierungsgeschichte. Gerieten die Brutalitäten der Jahre vor 1800 nahezu in Vergessenheit, so hat sich der erneute Weberaufstand ein halbes Jahrhundert später, wieder in Schlesien und immer noch unter den Bedingungen des Verlegertums, umso tiefer in das historische Gedächtnis eingegraben. Als 1844 im schlesischen Kreis Reichenbach abermals der Weberaufstand losbrach gegen die Verleger und Handelsherren mit Namen Zwanziger und Dierich, waren Ahnherren und Unschuldslämmern der wunderbaren Marktwirtschaft, ging mehr als ein Raunen durch den inzwischen stark angewachsenen Blätterwald. In Gestalt eines entwickelten Pressewesens kehrte sich gewissermaßen erstmals die kapitalistisch erzeugte Produktivkraft gegen den Kapitalismus selbst, denn die Nachrichten über die Ereignisse in Schlesien konnten durch keine Zensur mehr unterdrückt werden. Der Aufstand wurde von preußischer Infanterie niederkartätscht. Aber das Weber-Elend und der Weber-Aufstand führten an der Schwelle der Industrialisierung zu einem öffentlichen Bewusstsein über die kapitalistisch erzeugte soziale Frage und sogar zu einer geistigen Erschütterung, die ganz Deutschland erfasste und von Heinrich Heine in ebenso grimmigen wie berühmten Versen formuliert wurde. Im düstern Auge keine Träne, sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben. Ein Fluch dem König der Reichen, den unser Elend nicht konnte erweichen, der den letzten Groschen von uns erpresst und uns wie Hunde erschießen lässt. Wir weben, wir weben. Ein Fluch dem falschen Vaterlande, wo nur gedeihen Schmach und Schande, wo jede Blume früh geknickt, wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt. Wir weben, wir weben. Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht, wir weben emsig Tag und Nacht. Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch, wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben. Stellt sich nun natürlich eine Frage, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass die handwerklichen Produzenten in eine derartige Abhängigkeit geraten waren? Denn mochten ihre Verzweiflungsaufstände als Resultat dieser Abhängigkeit und ihrer sozialen Folgen auch militärisch niedergeschlagen werden, so konnte doch die vorherige Veränderung der ökonomischen Beziehungen selbst nicht sozusagen mit vorgehaltener Waffe allein geschehen sein. Es muss dafür selber wieder strukturelle, sozialökonomische Gründe gegeben haben. Tatsächlich hatten sich seit dem 16. Jahrhundert neue gesellschaftliche Rahmenbedingungen herausgebildet, die nicht unmittelbar durch privatkapitalistische Unternehmungen verursacht waren. Das frühkapitalistische Milieu zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert war größtenteils ein Produkt der absolutistischen Staatenwelt. denn der entstehende Apparat des modernen Territorialstaats war es vor allem, der die Expansion der Geldwirtschaft forcierte, um seine gewaltig zunehmenden bürokratischen und militärischen Bedürfnisse zu finanzieren. Viele berühmte Potentaten aus dem Pantheon der heraufdämmernden europäischen Moderne, wie der nahezu analphabetische französische Sonnenkönig Ludwig XIV. Oder der Preußenherrscher Friedrich der Große, waren in Wirklichkeit räuberische Menschenverächter, gewissermaßen vom Schlage eines Idi Amin oder eines Saddam Hussein unserer Tage. Anders hat die Knüppelgarde der kapitalistischen Modernisierung niemals und nirgendwo ausgesehen. Insofern war es also doch wieder der moderne Militarismus, der half, das kapitalistische Milieu hervorzubringen. Und zwar nicht allein durch unmittelbare Zwangsmaßnahmen, sondern vor allem durch die blinde Entfesselung der dazugehörigen ökonomischen Logik des Geldes. Der absolutistische Geldhunger war wenig wählerisch, aber es schälten sich dabei allmählich zwei grundlegende ökonomische Mechanismen heraus, die sich in der späteren kapitalistischen Geschichte noch mehrfach wiederholen sollten. Erstens wurden alle Hemmnisse für einen großräumigen Markt auf der Ebene der entstehenden modernen Nationen beseitigt und damit die Bahn für den Fluss des Geldes, den man durch Steuern und Gebühren aller Art abzuschöpfen gedachte, freigeschaufelt. Das betraf die Abschaffung aller lokalen und regionalen Sonderrechte, vor allem der handwerklichen Zünfte und ihrer Beschränkungen. Frankreich und England gingen in dieser Entwicklung voran. Schon vor der Revolution von 1789 gab es in der Pariser Vorstadt Saint-Antoine mehr als 30.000 Handwerker, die außerhalb der Zunftzwänge für den freien Markt arbeiteten. In England verdoppelte sich die Zahl der Erwerbstätigen im nicht-zünftlerischen Gewerbe außerhalb der Landwirtschaft zwischen 1760 und 1840 nahezu von 24% auf 47%. In Deutschland war der Absolutismus dagegen, abgesehen von Preußen, in viele Kleinstaaten zersplittert, aber zumindest die Zunftgesetze fielen auch hier nach und nach. Die neue Freiheit von der Zunft war freilich alles andere als eine wohlfahrtssteigernde Vergrößerung des persönlichen Spielraums für die handwerklichen Produzenten. Sie kamen eher vom Regen in die Traufe, denn sie standen nun statt unter der Kuratel der Zünfte, die immerhin Elemente einer Selbstverwaltung besaßen, unter derjenigen der absolutistischen Staatsbürokratie, von der sie ausgepresst wurden. Gleichzeitig mussten sie für von ihnen selber nicht mehr kontrollierbare Märkte produzieren. Zweitens aber wurde die Entfesselung der inneren großnationalen Märkte begleitet und überlagert von der Entstehung des Weltmarkts. Wallerstein ist sogar der Meinung, dass überhaupt erst der Weltmarkt, wie er sich seit dem 16. Jahrhundert herausgebildet hat, die Bedingung der Möglichkeit für die Konstitution der inneren nationalen Märkte war. Das hängt damit zusammen, dass neben der frühen kolonialen Expansion vor allem der zwischennationale Handel von der absolutistischen Staatsbürokratie gefördert wurde, um die abschöpfbaren Geldströme zu verstärken. Genauer gesagt, jeder absolutistische Staat versuchte, so viel wie möglich zu exportieren und so wenig wie möglich zu importieren, um durch eine positive Handelsbilanz, damals ein völlig neuer Begriff der eben erst entstehenden theoretischen Nationalökonomie, den größten Geldreichtum auf das eigene Land zu ziehen und für Staatszwecke zu verpulvern. Das war die Doktrin des Merkantilismus, einer Ideologie des Außenhandels, eines Exportismus und damit das erste wirtschaftspolitische Konzept der Geschichte, das damals auf die Bedürfnisse der frühmodernen Militärstaaten zugeschnitten war. Es kam also zu einem Exportwettlauf, mit allen Mitteln, natürlich auch denen der politischen und militärischen Pression, versuchten die absolutistischen Regimes, sich selber einerseits durch Zollschranken abzuschirmen, andererseits aber den eigenen Export auf Teufel komm raus zu forcieren. Nach den Regeln von Druck und Gegendruck war es aber natürlich nicht möglich, bei null Importen ein Maximum an Exporten zu erzielen, das heißt, ohne wechselseitige Zugeständnisse auszukommen. Je nach ihrem ökonomischen und militärischen Gewicht mussten die Staatsapparate auch bei den Importen Kompromisse eingehen. Dieses Geschubse und Fingerhakeln der Nationalstaaten um die Handelsbilanzen hat die gesamte Modernisierungsgeschichte bis in unsere Tage begleitet, auch wenn die einseitige merkantilistische Doktrin längst nicht mehr als gültig angesehen wird. Das Resultat dieser ersten Wirtschaftspolitik war jedenfalls die Konstitution eines Weltmarkts und hauptsächlich darüber lief die rapide Ausdehnung von Markt- und Geldbeziehungen, weniger über die Konstitution innerer nationaler Märkte, die erst sekundär durch das entstehende, warenproduzierende Weltsystem, wie Wallerstein es nennt, auf den Weg gebracht wurden. Das ist auch leicht erklärlich. Denn es kam den Potentaten ja allein auf Geldzufluss und Geldabschöpfung an, nicht auf die Wohlfahrt ihrer Untertanen, auch wenn dies in den zeitgenössischen, paternalistischen und süßlich-rührseligen Traktaten ständig behauptet wurde. Mit genauso viel Heuchelei übrigens wie im heutigen marktwirtschaftsdemokratischen Diskurs. So konnte nicht die Kaufkraft der Massen an sich das Ziel sein und nicht deswegen ein innerer nationaler Markt entstehen. Die Masse der Produzenten war und galt nur als das Menschenmaterial, als abstrakte Gesamtarbeitskraft des jeweiligen Staates, die im Wirtschaftskrieg um den abstrakten Geldreichtum in die Waagschale zu werfen war. Die Menschen sollten nicht gut leben und konsumieren, sondern ihr Leben für die absolutistischen Zwecke verwursten lassen. So war es nur logisch, dass der Exportismus Vorfahrt hatte und erst durch die Ausdehnung von Export-Import-Strukturen und die damit verbundene Geldwirtschaft auch die innere Reproduktion der entstehenden modernen Nationen zunehmend über den Markt lief. Da die Gesellschaft immer noch eine weitgehend agrarische war, stand auch zunächst die Umwandlung der basalen landwirtschaftlichen Produktion für den entstehenden Weltmarkt im Vordergrund. Nur oberflächlich war die agrarische Sozialstruktur noch feudal organisiert. Als autoritäre Beziehung von Grundherren und mehr oder weniger abhängigen Bauern. Unter dem Druck des Absolutismus wurde diese Struktur für den Weltmarkt instrumentalisiert und kapitalistisch zugeschnitten. Wallerstein zeigt dies am Unterschied des mittelalterlichen Feudalismus und des frühkapitalistischen Weltmarkt-Pseudo-Feudalismus in Osteuropa. In ersterem produzierte der Grundbesitzer vorwiegend für eine lokale Wirtschaft und seine Macht rührte aus der Schwäche der Zentralgewalt. In letzterem Fall produzierte der Grundbesitzer für eine kapitalistische Weltwirtschaft. Seine Macht wurde eher durch die Stärke, denn durch die Schwäche einer Zentralgewalt erhalten, zumindest durch ihre Stärke gegenüber den Landarbeitern. Um Verwechslungen auszuschließen, werden wir diese Form der Leibeigenschaft als erzwungene, verkaufsorientierte landwirtschaftliche Arbeit bezeichnen. Erzwungene, verkaufsorientierte landwirtschaftliche Arbeit ist ein System der Arbeitsorganisation in der Landwirtschaft, bei dem von den Bauern durch ein legales, vom Staat durchgesetztes Verfahren verlangt wird, dass sie ein Erzeugnis für den Verkauf auf dem Weltmarkt produzieren. Üblicherweise war die Domäne Besitz einer vom Staat ernannten Einzelperson, aber nicht unbedingt erbliches Eigentum. Der Staat konnte selbst direkter Besitzer einer solchen Domäne sein. Aber in diesem Fall bestand die Tendenz, die Arbeitsorganisation zu verändern. Dies galt nicht nur für die Gebiete östlich der Elbe, die bis tief ins 20. Jahrhundert und vielfach bis heute traditionell Exporteure agrarischer Erzeugnisse auf der Basis von erzwungener, verkaufsorientierter landwirtschaftlicher Arbeit blieben. Von den berüchtigten ostelbischen Krautjunkern des Deutschen Reiches bis zu den osteuropäischen Diktatoren des Staatssozialismus vom Schlage der Ceausescu und Co. Auch die spanischen Latifundias, die Güter in der Lombardei und, wie Wallerstein betont, die gesamte Peripherie und Semiperipherie der europäischen Weltwirtschaft verwandelten die landwirtschaftliche Produktion auf dieselbe Weise. Das galt natürlich erst recht für den agrarischen Kolonialkapitalismus in Lateinamerika. Ein Produkt der ersten kolonialen Expansion, der in großem Maßstab Sklavenarbeit auf riesigen Plantagen direkt für den Weltmarkt ausbeutete. Auch die Südstaaten der USA pflegten bekanntlich diesen Agrarkapitalismus mittels Sklavenarbeit. Und in den Anfängen basierte der Nationalreichtum des Landes der Menschenrechte sogar in erster Linie auf diesem Sektor. Zum Krieg zwischen Nord- und Südstaaten kam es erst, als die ökonomische Entwicklung des Nordens den südlichen agrarischen Sklavenhalterkapitalismus dysfunktional gemacht hatte. Bis heute produziert die Plantagenwirtschaft in großen Teilen der Dritten Welt immer noch mittels erzwungener, verkaufsorientierter landwirtschaftlicher Arbeit für den Weltmarkt. Und in manchen Regionen Afrikas und Lateinamerikas, besonders im Norden Brasiliens, ist dabei nach wie vor buchstäbliche Sklaverei nichts Ungewöhnliches. Die auf den Weltmarkt ausgerichteten agrarischen Monokulturen des globalen Südens sind nicht nur ein Erbe der Vergangenheit, sondern auch heute noch werden Menschen gewaltsam mit staatlicher Hilfe und mit dem Segen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds von ihrem Land vertrieben, von selbstbestimmter Produktion für den Eigenbedarf enteignet und in fremdbestimmte Weltmarktstrukturen hineingezwungen, um dem abstrakten marktwirtschaftlichen Nationalreichtum zu dienen, sprich Devisen zu erwirtschaften und selber wie die Hunde zu leben. Sklaverei und sklavenähnliche Abhängigkeitsverhältnisse sind keine Spezialität der Antike, sondern eine Begleiterscheinung des agrarischen modernen Weltmarkts von Anfang an gewesen. Und der globale Agrarkapitalismus wird davon bis an sein unseliges Ende auch nicht loskommen. In den west- und nordeuropäischen Kernregionen selbst konnte der Absolutismus zwar diesen semistaatlichen bzw. scheinfeudalen großen Agrarkapitalismus nicht in derselben Weise installieren, aber auch hier gab es einige analoge Prozesse, die teilweise auch schon von privatkapitalistischen Interessen der Pächter getrieben waren. So in England seit dem 16. Jahrhundert die Umwandlung von Ackerland in Weide für die Schafzucht, weil die Wollproduktion für Textilien mehr Profite in der expandierenden Geldwirtschaft versprach. Auf diese Weise kam es zu den berüchtigten Enclosures, Einhegungen von Acker- und Gemeindeland, zur Vertreibung von Bauern und schließlich sogar mehrfach zu einer Lebensmittelknappheit, die wiederum durch Importe im Kontext von Weltmarkt und Geldwirtschaft kompensiert werden musste. Hinter dem Sprichwort, dass die Schafe die Menschen fressen, stand ein ungeheuerlicher Enteignungs- und Verarmungsprozess großer Teile der Landbevölkerung. respektiere Ihre hausgemachte Philosophie. Aber ich kann es nicht dulden, wenn Sie Aufruhr predigen. Die Eingeborenen sind nur wenig mehr als Wilde. Und das trotz meiner Bemühungen, sie vor der Ausrottung zu bewahren. Sie werden doch gewiss einsehen, dass es unangebracht ist, sie zu erregen. Nachdem wir die gewaltsame Schöpfung vogelfreier Proletarier betrachtet, die blutige Disziplin, welche sie in Lohnarbeiter verwandelt, die schmutzige Haupt- und Staatsaktion, die mit dem Exploitationsgrad der Arbeit die Akkumulation des Kapitals polizeilich steigert, fragt sich, wo kommen die Kapitalisten ursprünglich her? Denn die Expropriation des Landvolks schafft unmittelbar nur große Grundeigentümer. Was die Genesis des Pächters betrifft, so können wir sie sozusagen mit der Hand betappen, weil sie ein langsamer, über viele Jahrhunderte sich fortwälzender Prozess ist. Leibeigenen selbst, woneben auch freie kleine Landeigner, befanden sich in sehr verschiedenen Besitzverhältnissen und wurden daher auch unter sehr verschiedenen ökonomischen Bedingungen emanzipiert. In England ist die erste Form des Pächters der selbst leibeigene Bailiff. Seine Stellung ist ähnlich der des altrömischen Villicus, nur in engerer Wirkungssphäre. Während der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts wird er ersetzt durch einen Pächter, den der Landlord mit Samen, Vieh und Ackerwerkzeug versieht. Seine Lage ist nicht sehr verschieden von der des Bauern. Nur beutet er mehr Lohnarbeit aus. Er wird bald Metayer, Halbpächter. Er stellt einen Teil des Ackerbaukapitals, der Landlord den anderen. Beide teilen das Gesamtprodukt in kontraktlich bestimmter Proportion. Diese Form verschwindet in England rasch, um der des eigentlichen Pächters Platz zu machen, welcher sein eigenes Kapital durch Anwendung von Lohnarbeitern verwertet und einen Teil des Mehrprodukts in Geld oder in Natura dem Landlord als Grundrente zahlt. Solange während des 15. Jahrhunderts der unabhängige Bauer und der neben dem Lohndienst zugleich selbst wirtschaftende Ackerknecht sich selbst durch ihre Arbeit bereichern, bleiben die Umstände des Pächters und sein Produktionsfeld gleich mittelmäßig. Die Agrikulturrevolution im letzten Drittteil des 15. Jahrhunderts, die fast während des ganzen 16. Jahrhunderts, jedoch mit Ausnahme seiner letzten Dezennien fortwährt, bereichert ihn ebenso rasch, als sie das Landvolk verarmt. Pächter, sagt Harrison in seiner Description of England, denen es früher schwer ward, 4 Pfund Sterling Rente zu zahlen, zahlen jetzt 40, 50, 100 Pfund Sterling und glauben doch ein schlechtes Geschäft gemacht zu haben, wenn sie nach Ablauf ihres Pachtkontrakts nicht 6 bis 7 Jahre Rente zurücklegen. Die Usurpation von Gemeindeweiden und so weiter erlaubt dem Pächter große Vermehrung seines Viehstands fast ohne Kosten, während ihm das Vieh reichlichere Düngungsmittel zur Bestellung des Bodens liefert. Im 16. Jahrhundert kommt ein entscheidend wichtiges Moment hinzu. Damals waren die Pachtkontrakte lang, oft für 99 Jahre laufend. Der fortdauernde Fall im Wert der edlen Metalle und daher des Geldes trug den Pächtern goldene Früchte. Er senkte, von allen anderen früher erörterten Umständen abgesehen, den Arbeitslohn. Ein Bruchstück desselben wurde zum Pachtprofit geschlagen. Das fortwährende Steigen der Preise von Korn, Wolle, Fleisch, kurz sämtlicher Agrikulturprodukte, schwellte das Geldkapital des Pächters ohne sein Zutun, während die Grundrente, die er zu zahlen hatte, im veralteten Geldwert kontrahiert war. So bereicherte er sich gleichzeitig auf Kosten seiner Lohnarbeiter und seines Landlords. Kein Wunder also, wenn England Ende des 16. Jahrhunderts eine Klasse für die damaligen Verhältnisse reicher Kapitalpächter besaß. In Frankreich wird der Regisseur, der Verwalter und Eintreiber der Leistungen an den Feudalherren während des früheren Mittelalters bald ein Geschäftsmann, der sich durch Erpressung, Prellerei und so weiter zum Kapitalisten hinaufschwindelt. Diese Regisseurs waren manchmal selbst vornehme Herren. In allen Sphären des gesellschaftlichen Lebens fällt jetzt der Löwenanteil dem Vermittler zu. Im ökonomischen Gebiet zum Beispiel schöpfen Financiers, Börsenmänner, Kaufleute, Kleinkrämer den Rahmen der Geschäfte ab. Im bürgerlichen Recht pflückt der Advokat die Parteien. In der Politik bedeutet der Repräsentant mehr als die Wähler, der Minister mehr als der Souverän. In der Religion wird Gott in den Hintergrund gedrängt vom Mittler und dieser wiederum zurückgeschoben von den Pfaffen, die wieder unvermeidliche Vermittler sind zwischen dem guten Hirten und seinen Schafen. Wie in England, so waren in Frankreich die großen Feudalterritorien in unendlich viele kleine Wirtschaften geteilt, aber unter ungleich ungünstigeren Bedingungen für das Landvolk. Während des 14. Jahrhunderts kamen die Pachten, Ferme oder Terrier auf. Ihre Zahl wuchs beständig, weit über 100.000. Sie zahlten eine vom 12. bis zum 5. Teil des Produkts wechselnde Grundrente in Geld oder in Natura. Die Terrier waren Lehen, Hinterlehen etc., je nach Weit und Umfang der Domänen, wovon manche nur wenige Morgen zählten. Alle diese Terrier besaßen Gerichtsbarkeit in irgendeinem Grad über die Bodeninsassen. Es gab 4 Grade. Man begreift den Druck des Landvolks unter allen diesen kleinen Tyrannen. Montaigne sagt, dass es damals 160.000 Gerichte in Frankreich gab, wo heute 4.000 Tribunale, Friedensgerichte eingeschlossen, genügen. die stoßweise und stets erneuerte Expropriation und Verjagung des Landvolks lieferte, wie man sah, der städtischen Industrie wieder und wieder Massen ganz außerhalb der Zunftverhältnisse stehender Proletarier. Ein weiser Umstand, der den alten Anderson in seiner Handelsgeschichte an direkte Intervention der Vorsehung glauben lässt. Wir müssen noch einen Augenblick bei diesem Element der ursprünglichen Akkumulation verweilen. Der Verdünnung des unabhängigen, selbstwirtschaftenden Landvolks entsprach nicht nur die Verdichtung des industriellen Proletariats, wie Saint-Hilaire die Verdichtung der Weltmaterie hier durch ihre Verdünnung dort erklärt. Trotz der verminderten Zahl seiner Bebauer trug der Boden nach wie vor gleich viel oder mehr Produkt, weil die Revolution in den Grundeigentumsverhältnissen von verbesserten Methoden der Kultur, größerer Kooperation, Konzentration der Produktionsmittel und so weiter begleitet war und weil die ländlichen Lohnarbeiter nicht nur intensiver angespannt wurden, sondern auch das Produktionsfeld, worauf sie für sich selbst arbeiteten, mehr und mehr zusammenschmolz. Mit dem freigesetzten Teil des Landvolks werden also auch seine früheren Nahrungsmittel freigesetzt. Sie verwandeln sich jetzt in stoffliches Element des variablen Kapitals. Der an die Luft gesetzte Bauer muss ihren Wert von seinem neuen Herrn, dem industriellen Kapitalisten, in der Form des Arbeitslohns erkaufen. Wie mit den Lebensmitteln verhielt es sich mit dem heimischen agrikolen Rohmaterial der Industrie. Es verwandelte sich in ein Element des konstanten Kapitals. Man unterstelle zum Beispiel einen Teil der westfälischen Bauern, die zu Friedrichs des Zweiten Zeit alle Flachs, wenn auch keine Seide spannen, gewaltsam expropriiert und von Grund und Boden verjagt, den anderen zurückbleibenden Teil aber in Taglöhner großer Pächter verwandelt. Gleichzeitig erheben sich große Flachsspinnereien und Webereien, worin die Freigesetzten nun Lohn arbeiten. Der Flachs sieht gerade aus wie vorher. Keine Fiber an ihm ist verändert, aber eine neue soziale Seele ist ihm in den Leib gefahren. Er bildet jetzt einen Teil des konstanten Kapitals der Manufakturherren. Früher verteilt unter eine Unmasse kleiner Produzenten, die ihn selbst bauten und in kleinen Portionen mit ihren Familien verspannen, ist er jetzt konzentriert in der Hand eines Kapitalisten, der andere für sich spinnen und weben lässt. Die in der Flachsspinnerei verausgabte Extraarbeit realisierte sich früher in extra Einkommen zahlloser Bauernfamilien oder auch zu Friedrichs des Zweiten Zeit in Steuern für den König von Preußen. Sie realisiert sich jetzt im Profit weniger Kapitalisten. Die Spindeln und Webstühle, früher verteilt über das flache Land, sind jetzt in wenig große Arbeitskasernen zusammengerückt, wie die Arbeiter. Wie das Rohmaterial. Und Spindeln und Webstühle und Rohmaterial sind aus Mitteln unabhängiger Existenz für Spinner und Weber von nun an verwandelt in Mittel, sie zu kommandieren und ihnen unbezahlte Arbeit abzusaugen. Ich werde gestatten, lässt Jean-Jacques Rousseau den Kapitalisten sagen, dass ihr die Ehre habt, mir zu dienen, unter der Bedingung, dass ihr mir für die Mühe, die ich mir mache, euch zu kommandieren, das wenige gebt, was euch bleibt. Den großen Manufakturen wie den großen Pachtungen sieht man es nicht an, dass sie aus vielen kleinen Produktionsstätten zusammengeschlagen und durch die Expropriation vieler kleinen unabhängigen Produzenten gebildet sind. Jedoch lässt sich die unbefangene Anschauung nicht beirren. Zur Zeit Mirabeaus, des Revolutionslöwen, hießen die großen Manufakturen noch Manufacture Réunie, zusammengeschlagene Werkstätten, wie wir von zusammengeschlagenen Äckern sprechen. Man sieht nur, sagt Mirabeau, die großen Manufakturen, wo hunderte von Menschen unter einem Direktor arbeiten und die man gewöhnlich vereinigte Manufakturen nennt. Diejenigen dagegen, wo eine sehr große Anzahl Arbeiter zersplittert und jeder für seine eigene Rechnung arbeitet, werden kaum eines Blickes gewürdigt. Man stellt sie ganz in den Hintergrund. Dies ist ein sehr großer Irrtum, denn sie allein bilden einen wirklich wichtigen Bestandteil des Volksreichtums. Vereinigte Fabrik wird einen oder zwei Unternehmer wunderbar bereichern, aber die Arbeiter sind nur besser oder schlechter bezahlte Taglöhner und nehmen in nichts am Wohlsein des Unternehmers teil. In der getrennten Fabrik dagegen wird niemand reich, aber eine Menge Arbeiter befindet sich im Wohlstand. Die Zahl der fleißigen und wirtschaftlichen Arbeiter wird wachsen, weil sie in weiser Lebensart, in Tätigkeit, ein Mittel erblicken, ihre Lage wesentlich zu verbessern, statt eine kleine Lohnerhöhung zu gewinnen, die niemals ein wichtiger Gegenstand für die Zukunft sein kann, sondern die Leute höchstens befähigt, etwas besser von der Hand in den Mund zu leben. Die getrennten individuellen Manufakturen, meist mit kleiner Landwirtschaft verbunden, sind die freien. Die Expropriation und Verjagung eines Teils des Landvolks setzt mit den Arbeitern nicht nur ihre Lebensmittel und ihr Arbeitsmaterial für das industrielle Kapital frei, sie schafft den inneren Markt. In der Tat, die Ereignisse, die die Kleinbauern in Lohnarbeiter und ihre Lebens- und Arbeitsmittel in sachliche Elemente des Kapitals verwandeln, schaffen gleichzeitig diesem Letzteren seinen inneren Markt. Früher erzeugte und bearbeitete die Bauernfamilie die Lebensmittel und Rohstoffe, die sie nachher größtenteils selbst verzehrte. Diese Rohstoffe und Lebensmittel sind jetzt Waren geworden. Der Großpächter verkauft sie, in den Manufakturen findet er seinen Markt. Leinwand, grobe Wollenzeuge, Dinge, deren Rohstoffe sich im Bereich jeder Bauernfamilie vorfanden und von ihr zum Selbstgebrauch versponnen und verweht wurden, verwandeln sich jetzt in Manufakturartikel, deren Absatzmarkt gerade die Landdistrikte bilden. Die zahlreiche zerstreute Kundschaft, bisher bedingt durch eine Menge kleiner, für eigene Rechnung arbeitender Produzenten, konzentriert sich jetzt zu einem großen, vom industriellen Kapital versorgten Markt. So geht Hand in Hand mit der Expropriation früher selbstwirtschaftender Bauern und ihrer Losscheidung von ihren Produktionsmitteln die Vernichtung der ländlichen Nebenindustrie, der Scheidungsprozess von Manufaktur und Agrikultur. Und nur die Vernichtung des ländlichen Hausgewerbes kann dem inneren Markt eines Landes die Ausdehnung und den festen Bestand geben, deren die kapitalistische Produktionsweise bedarf. Jedoch bringt es die eigentliche Manufakturperiode zu keiner radikalen Umgestaltung. Man erinnert sich, dass sie sich der nationalen Produktion nur sehr stückweise bemächtigt und immer auf städtischem Handwerk und häuslich-ländlicher Nebenindustrie als breitem Hintergrund ruht. Wenn sie letztere unter einer Form in besonderen Geschäftszweigen auf gewissen Punkten vernichtet, ruft sie dieselbe auf anderen wieder hervor, weil sie derselben zur Bearbeitung des Rohmaterials bis zu einem bestimmten Grad bedarf. Sie produziert daher eine neue Klasse kleiner Landleute, welche die Bodenbestellung als Nebenzweig und die industrielle Arbeit zum Verkauf des Produkts an die Manufaktur, direkt oder auf dem Umweg des Kaufmanns, als Hauptgeschäft treiben. Dies ist ein Grund, wenn auch nicht der Hauptgrund eines Phänomens, welches den Forscher der englischen Geschichte zunächst verwirrt. Vom letzten Drittteil des 15. Jahrhunderts an findet er fortlaufende, nur in gewissen Intervallen unterbrochene Klage über die zunehmende Kapitalwirtschaft auf dem Land und die progressive Vernichtung der Bauernschaft. Andererseits findet er stets diese Bauernschaft wieder von Neuem vor, wenn auch in verminderter Zahl und unter stets verschlechterter Form. Der Hauptgrund ist, England ist vorzugsweise bald Kornbauer, bald Viehzüchter in Wechselperioden und mit ihnen schwankt der Umfang des bäuerlichen Betriebs. Erst die große Industrie liefert mit den Maschinen die konstante Grundlage der kapitalistischen Agrikultur, expropriiert radikal die ungeheure Mehrzahl des Landvolks und vollendet die Scheidung zwischen Ackerbau und häuslich-ländlichem Gewerbe, dessen Wurzeln sie ausreißt, Spinnerei und Weberei. Sie erobert daher auch erst dem industriellen Kapital den ganzen inneren Markt. Die philanthropischen englischen Ökonomen wie Mill, Rogers, Goldwin Smith, Fawcett und so weiter und liberale Fabrikanten wie John Bright und Konsorten fragen, wie Gott den Kain nach seinem Bruder Abel, so den englischen Grundaristokraten, wo sind unsere Tausende von Freeholders hingekommen? Aber wo seid ihr denn hergekommen? Aus der Vernichtung jener Freeholders. Warum fragt ihr nicht weiter, wo sind die unabhängigen Weber, Spinner, Handwerker hingekommen? We'll be right back. Genesis des industriellen Kapitalisten ging nicht in derselben allmählichen Weise vor wie die des Pächters. Zweifelsohne verwandelten sich manche kleine Zunftmeister und noch mehr selbstständige kleine Handwerker oder auch Lohnarbeiter in kleine Kapitalisten, und durch allmählich ausgedehntere Exploitation von Lohnarbeit und entsprechende Akkumulation in Kapitalisten schlechthin. In der Kindheitsperiode der kapitalistischen Produktion ging es vielfach zu wie in der Kindheitsperiode des mittelalterlichen Städtewesens, wo die Frage, wer von den entlaufenen Leibeigenen soll Meister sein und wer Diener, großenteils durch das frühere oder spätere Datum ihrer Flucht entschieden wurde. Indes entsprach der Schneckengang dieser Methode in keiner Weise den Handelsbedürfnissen des neuen Weltmarkts, welchen die großen Entdeckungen Ende des 15. Jahrhunderts geschaffen hatten. Aber das Mittelalter hatte zwei verschiedene Formen des Kapitals überliefert, die in den verschiedensten ökonomischen Gesellschaftsformationen reifen und vor der Ära der kapitalistischen Produktionsweise als Kapital überhaupt gelten. Das Wucherkapital und das Kaufmannskapital. Gegenwärtig geht aller Reichtum der Gesellschaft erst in die Hand des Kapitalisten. Er zahlt dem Grundeigentümer die Rente, dem Arbeiter den Lohn, dem Steuer- und Zehntenkollektor ihre Ansprüche und behält einen großen, in der Tat den größten und täglich anwachsenden Teil des jährlichen Produkts der Arbeit für sich selbst. Der Kapitalist kann jetzt als der Eigner des ganzen gesellschaftlichen Reichtums in erster Hand betrachtet werden, obgleich kein Gesetz ihm das Recht auf dies Eigentum übertragen hat. Dieser Wechsel im Eigentum wurde durch das Zinsnehmen auf Kapital bewirkt. Und es ist nicht wenig merkwürdig, dass die Gesetzgeber von ganz Europa dies durch Gesetze wider den Wucher verhindern wollten. Die Macht des Kapitalisten über allen Reichtum des Landes ist eine vollständige Revolution im Eigentumsrecht. Und durch welches Gesetz oder welche Reihe von Gesetzen wurde sie bewirkt? Dies fragt Thomas Hodgkin als Verfasser einer anonymen Schrift 1832. Er hätte sich sagen sollen, dass Revolutionen nicht durch Gesetze gemacht werden. Durch Wucher und Handel gebildete Geldkapital wurde durch die Feudalverfassung auf dem Land, durch die Zunftverfassung in den Städten an seiner Verwandlung in industrielles Kapital behindert. Sogar noch 1794 schickten die kleinen Tuchmacher von Leeds eine Deputation an das Parlament zur Petition um ein Gesetz, das jedem Kaufmann verbieten sollte, Fabrikant zu werden. Diese Schranken fielen mit der Auflösung der feudalen Gefolgschaften, mit der Expropriation und teilweisen Verjagung des Landvolks. Die neue Manufaktur ward in Seeexporthäfen errichtet oder auf Punkten des flachen Landes außerhalb der Kontrolle des alten Städtewesens und seiner Zunftverfassung. In England daher erbitterter Kampf der Corporate Towns gegen diese neuen industriellen Pflanzschulen. We'll be right back. Entdeckung der Gold- und Silberländer in Amerika, die Ausrottung, Versklavung und Vergrabung der eingeborenen Bevölkerung in die Bergwerke, die beginnende Eroberung und Ausplünderung von Ostindien, die Verwandlung von Afrika in ein Geheg zur Handelsjagd auf Schwarzhäute, bezeichnen die Morgenröte der kapitalistischen Produktionsära. Diese idyllischen Prozesse sind Hauptmomente der ursprünglichen Akkumulation. Auf dem Fuß folgt der Handelskrieg der europäischen Nationen mit dem Erdrund als Schauplatz. Er wird eröffnet durch den Abfall der Niederlande von Spanien, nimmt Riesenumfang an in Englands Anti-Jakobinerkrieg, spielt noch fort in den Opiumkriegen gegen China und so weiter. Die verschiedenen Momente der ursprünglichen Akkumulation verteilen sich nun mehr oder minder in zeitlicher Reihenfolge, namentlich auf Spanien, Portugal, Holland, Frankreich und England. In England werden sie Ende des 17. Jahrhunderts systematisch zusammengefasst im Kolonialsystem, Staatsschuldensystem, modernen Steuersystem und Protektionssystem. Diese Methoden beruhen zum Teil auf brutalster Gewalt, zum Beispiel das Kolonialsystem. Aber alle benutzten die Staatsmacht, die konzentrierte und organisierte Gewalt der Gesellschaft, um den Verwandlungsprozess der feudalen in die kapitalistische Produktionsweise treibhausmäßig zu fördern und die Übergänge abzukürzen. Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht. Sie selbst ist eine ökonomische Potenz. Von dem christlichen Kolonialsystem sagt ein Mann, der aus dem Christentum eine Spezialität macht, William Howitt: Die Barbareien und ruchlosen Gräueltaten der sogenannten christlichen Rassen in jeder Region der Welt und gegen jedes Volk, das sie unterjochen konnten, finden keine Parallele in irgendeiner Ära der Weltgeschichte, bei irgendeiner Rasse, ob noch so wild und ungebildet, mitleidlos und schamlos. Über die Behandlung der Sklaven hat Charles Comte viel zusammengetragen. Man muss dies Zeug im Detail studieren, um zu sehen, wozu der Bourgeois sich selbst und den Arbeiter macht, wo er die Welt ungeniert nach seinem Bilde modeln kann. Die Geschichte der holländischen Kolonialwirtschaft, und Holland war die kapitalistische Musternation des 17. Jahrhunderts, entrollt ein unübertreffbares Gemälde von Verrat, Bestechung, Meuchelmord und Niedertracht, konstatiert Thomas Stamford Raffles 1817. Nichts charakteristischer als ihr System des Menschendiebstahls in Celeb, um Sklaven für Java zu erhalten. Die Menschenstehler wurden zu diesem Zweck abgerichtet. Der Dieb, der Dolmetscher und der Verkäufer waren die Hauptagenten in diesem Handel. Eingeborene Prinzen, die Hauptverkäufer. Die weggestohlene Jugend wurde in den Geheimgefängnissen von Celeb versteckt, bis reif zur Verschickung auf die Sklavenschiffe. Ein offizieller Bericht sagt, diese eine Stadt von Makassar zum Beispiel ist voll von geheimen Gefängnissen, eins schauderhafter als das andere, gepfropft mit Elenden, Opfern der Habsucht und Tyrannei, in Ketten gefesselt, ihren Familien gewaltsam entrissen. Um sich Malakas zu bemächtigen, bestachen die Holländer den portugiesischen Gouverneur. Er ließ sie 1641 in die Stadt ein. Sie eilten sofort zu seinem Hause und meuchelmordeten ihn, um auf die Zahlung der Bestechungssumme von 21.875 Pfund Sterling zu entsagen. Wo sie die Füße hinsetzten, folgte Verödung und Entvölkerung. Banjuwangi, eine Provinz von Java, zählte 1750 über 80.000 Einwohner, 1811 nur noch 8.000. Das ist der sanfte Handel. Die Englisch-Ostindische Kompanie erhielt bekanntlich, außer der politischen Herrschaft in Ostindien, das ausschließliche Monopol des Teehandels, wie des chinesischen Handels überhaupt und des Gütertransports von und nach Europa. Aber die Küstenschifffahrt von Indien und zwischen den Inseln, wie der Handel im Innern Indiens, wurden Monopol der höheren Beamten der Kompanie. Die Monopole von Salz, Opium, der Betelnuss und anderen Waren waren unerschöpfliche Minen des Reichtums. Die Beamten selbst setzten die Preise fest und schanden nach Belieben den unglücklichen Hindu. Der Generalgouverneur nahm teil an diesem Privathandel. Seine Günstlinge erhielten Kontrakte unter Bedingungen, wodurch sie, klüger als die Alchemisten, aus nichts Gold machten. Große Vermögen sprangen wie die Pilze an einem Tage auf. Die ursprüngliche Akkumulation ging vonstatten, ohne Vorschuss eines Schillings. Die gerichtliche Verfolgung des Warren Hastings wimmelt von solchen Beispielen. Hier ein Fall. Ein Opiumkontrakt wird einem gewissen Sullivan zugeteilt, im Augenblick seiner Abreise, in öffentlichem Auftrage, nach einem von den Opiumdistrikten ganz entlegenen Teil Indiens. Sullivan verkauft seinen Kontrakt für 40.000 Pfund Sterling an einen gewissen Bin. Bin verkauft ihn denselben Tag für 60.000 Pfund Sterling und der schließliche Käufer und Ausführer des Kontrakts erklärt, dass er hierher noch einen ungeheuren Gewinn herausschlug. Nach einer dem Parlament vorgelegten Liste ließen sich die Kompanie und ihre Beamten von 1757 bis 1766 von den Indiern 6 Millionen Pfund Sterling schenken. Zwischen 1769 und 70 fabrizierten die Engländer eine Hungersnot durch den Aufkauf von allem Reis und durch Weigerung des Wiederverkaufs, außer zu fabelhaften Preisen. Im Jahr 1866 starben in der einzigen Provinz Orissa mehr als 1 Million Hindus am Hungertod. Nichtsdestoweniger suchte man die indische Staatskasse zu bereichern durch die Preise, wozu man den Verhungernden Lebensmittel abließ. Die Behandlung der Eingeborenen war natürlich am tollsten in den nur zum Exporthandel bestimmten Pflanzungen wie Westindien und in den dem Raubmord preisgegebenen reichen und dicht bevölkerten Ländern wie Mexiko und Ostindien. Jedoch auch in den eigentlichen Kolonien verleugnete sich der christliche Charakter der ursprünglichen Akkumulation nicht. Jene nüchternen Virtuosen des Protestantismus, die Puritaner Neuenglands, setzten 1703 durch Beschlüsse ihrer Assembly eine Prämie von 40 Pfund Sterling auf jedes indianische Skalp und jede gefangene Rothaut, 1720 Prämie von 100 Pfund Sterling auf jedes Skalp, 1744 folgende Preise: für männliches Skalp 12 Jahre und darüber 100 Pfund Sterling neuer Währung, für männliche Gefangene 105 Pfund Sterling, für gefangene Weiber und Kinder 50 Pfund Sterling, für Skalps von Weibern und Kindern 50 Pfund Sterling. Einige Dezennien später rächte sich das Kolonialsystem an der unterdessen aufrührerisch gewordenen Nachkommenschaft der frommen Pilgrim Fathers. Unter englischem Antrieb und Sold wurden sie tomahawked. Das britische Parlament erklärte Bluthunde und Skalpieren für Mittel, welche Gott und die Natur in seine Hand gegeben. Das Kolonialsystem reifte treibhausmäßig Handel und Schifffahrt. Die Gesellschaften Monopolia waren gewaltige Hebel der Kapitalkonzentration. Den aufschießenden Manufakturen sicherte die Kolonie Absatzmarkt und eine durch das Marktmonopol potenzierte Akkumulation. Der außerhalb Europa direkt durch Plünderung, Versklavung und Raubmord erbeutete Schatz floss ins Mutterland zurück und verwandelte sich hier in Kapital. Holland, welches das Kolonialsystem zuerst völlig entwickelte, stand schon 1648 im Brennpunkt seiner Handelsgröße. Es war in fast ausschließlichem Besitz des ostindischen Handels und des Verkehrs zwischen dem europäischen Südwesten und Nordosten. Seine Fischereien, Seewesen, Manufakturen übertrafen die eines jeden anderen Landes. Die Kapitalien der Republik waren vielleicht bedeutender als die des übrigen Europa insgesamt. Gülich vergisst hinzuzusetzen, Hollands Volksmasse war schon 1648 mehr überarbeitet, verarmter und brutaler unterdrückt als die des übrigen Europas insgesamt. Heutzutage führt industrielle Suprematie die Handelssuprematie mit sich. In der eigentlichen Manufakturperiode dagegen ist es die Handelssuprematie, die die industrielle Vorherrschaft gibt. Daher die vorwiegende Rolle, die das Kolonialsystem damals spielte. Es war der fremde Gott, der sich neben die alten Götzen Europas auf den Altar stellte und sie eines schönen Tages mit einem Schub und Bautz sämtlich über den Haufen warf. Es proklamierte die Plusmacherei als letzten und einzigen Zweck der Menschheit. das System des öffentlichen Kredits, das heißt der Staatsschulden, dessen Ursprünge wir in Genua und Venedig schon im Mittelalter entdecken, nahm Besitz von ganz Europa während der Manufakturperiode. Das Kolonialsystem mit seinem Seehandel und seinen Handelskriegen diente ihm als Treibhaus. So setzte es sich zuerst in Holland fest. Die Staatsschuld, das heißt die Veräußerung des Staats, ob despotisch, konstitutionell oder republikanisch, drückt der kapitalistischen Ära ihren Stempel auf. Der einzige Teil des sogenannten Nationalreichtums, der wirklich in den Gesamtbesitz der modernen Völker eingeht, ist ihre Staatsschuld. Daher ganz konsequent die moderne Doktrin, dass ein Volk umso reicher wird, je tiefer es sich verschuldet. Der öffentliche Kredit wird zum Credo des Kapitals. Und mit dem Entstehen der Staatsverschuldung tritt an die Stelle der Sünde gegen den Heiligen Geist, für die keine Verzeihung ist, der Treubruch an der Staatsschuld. Die öffentliche Schuld wird einer der energischsten Hebel der ursprünglichen Akkumulation. Wie mit dem Schlag der Wünschelrute begabt sie das unproduktive Geld mit Zeugungskraft und verwandelt es so in Kapital, ohne dass es dazu nötig hätte, sich der von industrieller und selbst wucherischer Anlage unzertrennlichen Mühwaltung und Gefahr auszusetzen. Die Staatsgläubiger geben in Wirklichkeit nichts, denn die geliehene Summe wird in öffentliche, leicht übertragbare Schuldscheine verwandelt, die in ihren Händen fortfungieren, ganz als wären sie ebenso viel Bargeld. Aber auch abgesehen von der so geschaffenen Klasse müßiger Rentner und von dem improvisierten Reichtum der zwischen Regierung und Nation die Mittler spielenden Finanziers, wie auch von dem der Steuerpächter, Kaufleute, Privatfabrikanten, denen ein gut Stück jeder Staatsanleihe den Dienst eines vom Himmel gefallenen Kapitals leistet, hat die Staatsschuld die Aktiengesellschaften, den Handel mit negoziablen Effekten aller Art, die Agiotage emporgebracht, in einem Wort das Börsenspiel und die moderne Bankokratie. Von ihrer Geburt an waren die mit nationalen Titeln aufgestutzten großen Banken nur Gesellschaften von Privatspekulanten, die sich den Regierungen an die Seite stellten und dank den erhaltenen Privilegien ihnen Geld vorzuschießen imstande waren. Daher hat die Akkumulation der Staatsschuld keinen unfehlbareren Gradmesser als das sukzessive Steigen der Aktien dieser Banken, deren volle Entfaltung von der Gründung der Bank von England 1694 datiert. Die Bank von England begann damit, der Regierung ihr Geld zu 8% zu verleihen. Gleichzeitig war sie vom Parlament ermächtigt, aus demselben Kapital Geld zu münzen, indem sie es dem Publikum nochmals in Form von Banknoten lieh. Sie durfte mit diesen Noten Wechsel diskontieren, Waren beleihen und edle Metalle einkaufen. Es dauerte nicht lange, so wurde dies von ihr selbst fabrizierte Kreditgeld die Münze, worin die Bank von England dem Staat Anleihen machte und für Rechnung des Staats die Zinsen der öffentlichen Schuld bezahlte. Nicht genug, dass sie mit einer Hand gab, um mit der anderen mehr zurückzuempfangen. Sie blieb auch, während sie empfing, ewige Gläubigerin der Nation bis zum letzten gegebenen Heller. Allmählich wurde sie der unvermeidliche Behälter der Metallschätze des Landes und das Gravitationszentrum des gesamten Handelskredits. Um dieselbe Zeit, wo man in England aufhörte, Hexen zu verbrennen, fing man dort an, Banknotenfälscher zu hängen. Welchen Effekt auf die Zeitgenossen das plötzliche Auftauchen dieser Brut von Bankokraten, Finanziers, Rentiers, Maklern, Stockjobbers und Börsenwölfen machte, beweisen die Schriften jener Zeit, zum Beispiel Bolingbrokes. Mit den Staatsschulden entstand ein internationales Kreditsystem, das häufig eine der Quellen der ursprünglichen Akkumulation bei diesem oder jenem Volk versteckt. So bilden die Gemeinheiten des venezianischen Raubsystems eine solche verborgene Grundlage des Kapitalreichtums von Holland, dem das verfallende Venedig große Geldsummen lieh. Ebenso verhält es sich zwischen Holland und England. Schon im Anfang des 18. Jahrhunderts sind die Manufakturen Hollands weit überflügelt und hat es aufgehört, herrschende Handels- und Industrienation zu sein. Eins seiner Hauptgeschäfte von 1701 bis 76 wird daher das Ausleihen ungeheurer Kapitalien speziell an seinen mächtigen Konkurrenten England. Ähnliches gilt heute zwischen England und den Vereinigten Staaten. Manch Kapital, das heute in den Vereinigten Staaten ohne Geburtsschein auftritt, ist erst gestern in England kapitalisiertes Kinderblut. Da die Staatsschuld ihren Rückhalt in den Staatseinkünften hat, die die jährlichen Zins- und so weiter Zahlungen decken müssen, so wurde das moderne Steuersystem notwendige Ergänzung des Systems der Nationalanleihen. Die Anleihen befähigen die Regierung, außerordentliche Ausgaben zu bestreiten, ohne dass der Steuerzahler es sofort fühlt, aber sie erfordern doch für die Folge erhöhte Steuern. Andererseits zwingt die durch Anhäufung nacheinander kontrahierter Schulden verursachte Steuererhöhung die Regierung, bei neuen außerordentlichen Ausgaben stets neue Anleihen aufzunehmen. Die moderne Fiskalität, deren Drehungsachse die Steuern auf die notwendigsten Lebensmittel, also deren Verteuerung, bilden, trägt daher in sich selbst den Keim automatischer Progression. Die Überbesteuerung ist nicht ein Zwischenfall, sondern vielmehr Prinzip. In Holland, wo dieses System zuerst inauguriert, hat daher der große Patriot De Witt es in seinen Maximen gefeiert als das beste System, um den Lohnarbeiter unterwürfig, frugal, fleißig und mit Arbeit überladen zu machen. Der zerstörende Einfluss, den es auf die Lage der Lohnarbeiter ausübt, geht uns hier jedoch weniger an als die durch es bedingte gewaltsame Expropriation des Bauern, des Handwerkers, kurz aller Bestandteile der kleinen Mittelklasse. Darüber bestehen keine zwei Meinungen, selbst nicht bei den bürgerlichen Ökonomen. Verstärkt wird seine expropriierende Wirksamkeit noch durch das Protektionssystem, das einer seiner integrierenden Teile ist. Der große Anteil an der Kapitalisation des Reichtums und der Expropriation der Massen, der auf die öffentliche Schuld und das ihr entsprechende Fiskalitätssystem fällt, hat eine Menge Schriftsteller wie Cobbett, Doubleday und andere dahin geführt, mit Unrecht hierin die Grundursache des Elends der modernen Völker zu suchen. Das Protektionssystem war ein Kunstmittel, Fabrikanten zu fabrizieren, unabhängige Arbeiter zu expropriieren, die nationalen Produktions- und Lebensmittel zu kapitalisieren, den Übergang aus der altertümlichen in die moderne Produktionsweise gewaltsam abzukürzen. Die europäischen Staaten rissen sich um das Patent dieser Erfindung und einmal in den Dienst der Plusmacher eingetreten, brandschatzten sie zu jenem Behuf nicht nur das eigene Volk, indirekt durch Schutzzölle, direkt durch Exportprämien und so weiter. In den abhängigen Nebenlanden wurde alle Industrie gewaltsam ausgerodet, wie zum Beispiel die irische Wollmanufaktur durch England. Auf dem europäischen Kontinent ward nach Colberts Vorgang der Prozess noch sehr vereinfacht. Das ursprüngliche Kapital des Industriellen fließt hier zum Teil direkt aus dem Staatsschatz. Warum, ruft Mirabeau, so weit die Ursache des Manufakturglanzes Sachsens vor dem Siebenjährigen Krieg suchen gehen? 180 Millionen Staatsschulden. Kolonialsystem, Staatsschulden, Steuerwucht, Protektion, Handelskriege und so weiter. Diese Sprösslinge der eigentlichen Manufakturperiode schwellen riesenhaft während der Kinderperiode der großen Industrie. Die Geburt der letzteren wird gefeiert durch den großen herodischen Kinderraub. Wie die königliche Flotte rekrutieren sich die Fabriken vermittels der Presse. So blasiert Sir F.M. Eden ist über die Gräuel der Expropriation des Landvolks von Grund und Boden seit dem letzten Drittel des 15. Jahrhunderts bis zu seiner Zeit, dem Ende des 18. Jahrhunderts, so selbstgefällig, er gratuliert zu diesem Prozess notwendig, um die kapitalistische Agrikultur und das wahre Verhältnis von Ackerland und Viehweide herzustellen, beweist er dagegen nicht dieselbe ökonomische Einsicht in die Notwendigkeit des Kinderraubs und der Kindersklaverei für die Verwandlung des Manufakturbetriebs in den Fabrikbetrieb und die Herstellung des wahren Verhältnisses von Kapital und Arbeitskraft. Er sagt, es mag vielleicht der Erwägung des Publikums wert sein, ob irgendeine Manufaktur, die zu ihrer erfolgreichen Ausführung Cottages und Workhouses von armen Kindern ausplündern muss, damit sie truppweise sich ablösend den größten Teil der Nacht durch abgerackert und der Ruhe beraubt werden. Eine Manufaktur, die außerdem Haufen beiderlei Geschlechts von verschiedenen Altersstufen und Neigungen so zusammenhudelt, dass die Ansteckung des Beispiels zu Verworfenheit und Liederlichkeit führen muss. Ob solch eine Manufaktur die Summe des nationalen und individuellen Glücks vermehren kann? In Derbyshire, Nottinghamshire und besonders Lancashire, sagt John Fielden, wurde die jüngst erfundene Maschinerie angewandt in großen Fabriken, dicht bei Strömen, fähig das Wasserrad zu drehen. Tausende von Händen waren plötzlich erheischt an diesen Plätzen, fern von den Städten. Und Lancashire namentlich, bis zu jener Zeit vergleichungsweise dünn bevölkert und unfruchtbar, bedurfte jetzt vor allem einer Population. Die kleinen und flinken Finger waren vor allem in Requisition. Sofort sprang die Gewohnheit auf, Lehrlinge aus den verschiedenen Pfarrei-Workhouses von London, Birmingham und sonst wo zu beziehen. Viele, viele Tausende dieser kleinen, hilflosen Kreaturen vom 7. bis zum 13. oder 14. Jahr wurden so nach dem Norden spediert. Es war die Gewohnheit für den Meister, das heißt den Kinderdieb, seine Lehrlinge zu kleiden, nähren und logieren in einem Lehrlingshaus nahe bei der Fabrik. Aufseher wurden bestellt, um ihre Arbeit zu überwachen. Es war das Interesse dieser Sklaventreiber, die Kinder aufs Äußerste abzuarbeiten, denn ihre Zahlung stand im Verhältnis zum Produktenquantum, das aus dem Kind erpresst werden konnte. Grausamkeit war natürliche Folge. In vielen Fabrikdistrikten, besonders Lancashires, wurden die herzzerreißendsten Torturen verübt an diesen harmlosen und freundlosen Kreaturen, die den Fabrikherren konsigniert waren. Sie wurden zu Tod gehetzt durch Arbeitsexzesse. Sie wurden gepeitscht, gekettet und gefoltert, mit dem ausgesuchtesten Raffinement von Grausamkeit. Sie wurden in vielen Fällen bis auf die Knochen ausgehungert, während die Peitsche sie an der Arbeit hielt. Ja, in einigen Fällen wurden sie zum Selbstmord getrieben. Die schönen und romantischen Täler von Derbyshire, Nottinghamshire und Lancashire, abgeschlossen vom öffentlichen Auge, wurden krause Einöden von Tortur und oft von Mord. Die Profite der Fabrikanten waren enorm. Das wetzte nur ihren Werwolfsheißhunger. Sie begannen die Praxis der Nachtarbeit, das heißt, nachdem sie eine Gruppe Hände durch das Tagwerk gelähmt, hielten sie eine andere Gruppe für das Nachtwerk bereit. Die Tagesgruppe wanderte in die Betten, welche die Nachtgruppe gerade verlassen hatte, und vice versa. Es ist Volksüberlieferung in Lancashire, dass die Betten nie abkühlten. Mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktion während der Manufakturperiode hatte die öffentliche Meinung von Europa den letzten Rest von Schamgefühl und Gewissen eingebüßt. Die Nationen renommierten zynisch mit jeder Infamie die ein Mittel zu Kapitalakkumulation. Man lese zum Beispiel die naiven Handelsannalen des Biedermanns Anderson. Hier wird es als Triumph englischer Staatsweisheit ausposaunt, dass England im Frieden von Utrecht den Spaniern durch den Asiento-Vertrag das Privilegium abzwang, den Negerhandel, den es bisher nur zwischen Afrika und dem englischen Westindien betrieb, nun auch zwischen Afrika und dem spanischen Amerika betreiben zu dürfen. England erhielt das Recht, das spanische Amerika bis 1743 jährlich mit 4.800 Negern zu versorgen. Dies gewährte zugleich einen offiziellen Deckmantel für den britischen Schmuggel. Liverpool wuchs groß auf der Basis des Sklavenhandels. Er bildet seine Methode der ursprünglichen Akkumulation. Und bis heutzutage blieb die Liverpooler Ehrbarkeit Pindar des Sklavenhandels, welcher den kommerziellen Unternehmungsgeist bis zur Leidenschaft steigere, famose Seeleute bilde und enormes Geld einbringe. Liverpool beschäftigte 1730 im Sklavenhandel 15 Schiffe, 1751 53 Schiffe, 1760 74 Schiffe, 1770 96 Schiffe und 1792 132 Schiffe. Während sie die Kindersklaverei in England einführte, gab die Baumwollindustrie zugleich den Anstoß zur Verwandlung der früher mehr oder minder patriarchalischen Sklavenwirtschaft der Vereinigten Staaten in ein kommerzielles Exploitationssystem. Überhaupt bedurfte die verhüllte Sklaverei der Lohnarbeiter in Europa zum Piedestal die Sklaverei sans phrase in der neuen Welt. Solcher Mühe bedurfte es, die ewigen Naturgesetze der kapitalistischen Produktionsweise zu entbinden, den Scheidungsprozess zwischen Arbeitern und Arbeitsbedingungen zu vollziehen, auf dem einen Pol die gesellschaftlichen Produktions- und Lebensmittel in Kapital zu verwandeln, auf dem Gegenpol die Volksmasse in Lohnarbeiter, in freie, arbeitende Arme. Dies Kunstprodukt der modernen Geschichte. Wenn das Geld nach Augier mit natürlichen Blutflecken auf einer Backe zur Welt kommt, so das Kapital von Kopf bis Zeh aus allen Poren Blut und Schmutz triefend. Bei einem Pfund pro Kopf zahlt es sich aus, diesen Abschaum am Leben zu erhalten. War sie im Wesentlichen die sogenannte ursprüngliche Akkumulation. Das berüchtigte 24. Kapitel von Karl Marxens Hauptwerk, Das Kapital. 1867 veröffentlicht. Dieses sehr berüchtigte und viel diskutierte Kapitel hatte zum Inhalt die verdrängte Vorgeschichte des totalisierten Kapitalismus. Mancher hat sich sicher schon gefragt, wie war das möglich und wie lange dauerte das, wie viele Jahrhunderte? Unmittelbare Gewalt zu struktureller Gewalt zu transformieren, zum Sachzwang. Oder wie Marx es auch nennt, dem stummen Zwang der Verhältnisse. Zu Beginn der Sendung hatten wir noch kurze Texte von Robert Kurz, Auszüge aus seinem Schwarzbuch Kapitalismus, veröffentlicht 1999, um wieder zurück ins Thema zu finden, denn dies war ja der zweite Teil des Marxischen 24. Kapitels der ursprünglichen Akkumulation. Hintergrundmusik kam übrigens in beiden Sendungen, also anstrengende 4 Stunden lang, von den Bands Paw und Gore. Die Namensähnlichkeit ist allerdings rein zufällig. Dr. Indoktrinator verabschiedet sich bis zum nächsten Mal bei Sachzwang FM.